mit Jackie plus Cola, ich bin in meinem Modus. Loyalität, ich werd mit meinem Logos. Mittelfinger auf Fotos, step in mein Fokus. Still jetzt mein Dos und füll jetzt mein Konto. Zahl mal dein Ort und sag mal dein Kombo. Flex noch Nike Cortez. Treff dich auf Rümini, Kriat Mares. Berliner Verbrecher sind dick im Geschäft. Am Samstag auf Fußsofi suchen den Stress. Hassen viel Pate für CLS Benz. Berlin meine Stadt, was Konkurrenz. Wie eine Family, alle Cousins. Gang, Loco Member, bald wir machen Para. Loco Member, bald wir machen Para. Türkisch, Araber, Afrikaner. Asozialer, fick die Tatiana. Luciano Loco, bleib schnell kriminell. Inshallah Habibo, ich werde dich nicht schnell. Griff in die Kasse, ich handele schnell. Illegal, Puto verdient so mein Geld. Visiere mein Ziel an, väterlich Schellen. Klebende Negros, nur Hunde, die bellen. Weiter, weiter, weil nur Lila mich schmeckt. Endlich meine Habibos, verdien mein Respekt. Loco Kalito, ich lebe fürs Geschäft. Schwitze vom Ski, was ich bretter, mein Track. Bretter, Negro, Bretter. Loco Gang Member, jagen die Million. Verbrecher auf Hunger, wann kommt die Besinnung? Lebe fürs Geschäft, ich bleib kriminell. Fick mal den Rest, nur Hunde die Welt. Loco Gang Member, jagen die Million. Verbrecher auf Hunger, wann kommt die Besinnung? Lebe fürs Geschäft, ich bleib kriminell. Fick mal den Rest, nur Hunde die Welt. Nicky Fick, dein Scheiß voll weg, Jackie Dose, Intus, Bretter, das Brett. Mein Team ist komplett, jalla raus aus dem Dreck. Mit der verrückten Bande im Rücken, im Gossen zwischen freier Mörder und Seelen, die drücken. Jungen Mädels, die sich bücken für Pfarrer. Tomo auf Latter, Geschichten von Seelen aus Harra. Leben im Harra, angestellte Sklaven. Vergiften den Dreck auf den Straßen. Narben in Gesagen sind Resultat für die Strafen. Für Lucifer's Taten, Verräter kriegen Strafen mit Kriegen, die scharf. Das Leben fickt alles, Schock, Starre. Leben, was man redet, schnappt die Karre. Mercedes-Benz, Geld mit der Gang. Wir bleiben präsent, ey, löst die Gang. Loco Gang Member, jagen die Million. Verbrecher auf Hunger, wann kommt die Besinnung? Leb fürs Geschäft, ich bleib kriminell. Fick mal den Rest, nur Hunde die Welt. Loco Gang Member, jagen die Million. Verbrecher auf Hunger, wann kommt die Besinnung? Leb fürs Geschäft, ich bleib kriminell. Fick mal den Rest, nur Hunde die Welt.